hinunter zu der süßen Braut, zu Jesus, dem Geliebten, getrost. Die Abenddämmerung graut den Liebenden, Betrübten. Ein Traum bricht unsere Banden los und senkt uns in des Vaters Schoß. Novalis, Hymnen an die Nacht. Fragmente. Mit Jens Harzer, Wolfgang Michael, Angela Winkler. Ton Karl-Heinz Stevens, Technik Angelika Bruchhaus, Regie Ulrich Gerhardt, Dramaturgie Elisabeth Panknin. Produktion Deutschlandfunk 2009.